Ach Blätter nur, ach Blätter nur, sieh wie dein Heiland weint. So wenig treu hast du geübt, so wenig hast du ihn geliebt, dass nichts an dir erscheint als Blätter nur. So wenig treu hast du geübt, so wenig hast du ihn geliebt, dass nichts an dir erscheint als Blätter nur. Ach Blätter nur, ach Blätter nur, du hast den Herrn betrübt. Er hat dich bis zum Tod geliebt, hast deine Zeit in Sünd verlebt. O wehe, der nichts hat als Blätter nur. Hat dich bis zum Tod geliebt, hast deine Zeit in Sünd verlebt. O wehe, der nichts hat als Blätter nur. Ach Blätter nur, ach Blätter nur, das Leben eilt dahin. Verloren hast du deine Zeit, versäumt hast du die Ewigkeit. Was hast du zum Gewinn als Blätter nur? Verloren hast du deine Zeit, versäumt hast du die Ewigkeit. Was hast du zum Gewinn als Blätter nur?